Hallo, ihr hört die Berliner Runde und zwar Herzblutfreie Szene, dem Magazin für performative Künste. Und ihr hört uns auf 88,7 MHz UKW in Berlin oder 90,7 MHz in Potsdam. Oder im Stream auf fr-bb.org, das steht für Freie Radios Berlin-Brandenburg. Und da habt ihr auch schon gleich den Sender, den ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen, ich bin der Makro und wir haben heute zu Gast einen wunderbaren Gast und das Wir bezieht sich auf den Thomas Jeckel, der leider heute verhindert ist. Und dieser wunderbare Gast ist Miron Schmidt. Hallo Miron. Hi, hallo. Und ich freue mich da ganz besonders, weil wir heute mal zu einem etwas anderen Thema kommen, nämlich Retro-Games und performative Künste, wie das so zusammengeht. Finde ich ganz spannend. Aber als erstes geht es bei uns im Rückblick darum, ob wir was gesehen haben, so im letzten Monat so drum. Wie ist denn das bei dir gewesen, Miron? Nee, ich habe tatsächlich ein trauriges Einsiedlerleben geführt und war quasi überhaupt nicht weg und habe nur im Internet mir irgendwelche YouTube-Videos angeguckt. Okay, bei mir gab es tatsächlich ein sehr schönes Event, was ich mir angeschaut habe. Das war eine ausgefallene Show von dem Impro-Festival Impronale in Halle im November. Und die haben jetzt zwei der Formate nochmal online dann aufbereitet und sie jetzt gezeigt. Das war vom Hörspiel auf Verlangen. Das ist also eine kleine Kombo, die improvisierte Hörspiele eigentlich macht und das auch auf Radio Korax zu hören ist. Auch einem freien Radio und das befreundet ist hier mit uns, auch ab und zu gibt es da mal Sendeübernahmen. Und die jedenfalls haben ein Format entwickelt, das heißt Blaue Stunde. Und das war so, dass da eine Leinwand in der Mitte des sehr großen Studios stand, was von einer Livezeichnerin bespielt wurde. Und am Rand standen halt vier Mikrofone für die Sprecher und SprecherInnen. Und diese Leinwand war aber so semi-transparent, sodass das möglich war, da Schattenspiele dahinter zu machen, was sie auch getan haben. Und auch im Vordergrund zu stehen und zu spielen und gleichzeitig zu interagieren mit der Zeichnerin. Und das war insgesamt extrem eindrücklich. Also es bestand aus sehr großen Teilen Monologen, die zum Teil auch übereinander gesprochen waren oder wo es mal um verschiedene Rhythmen, Sprachakrobatik mehr oder weniger ging. Und mal waren es aber auch Dialoge oder szenische Sachen. Und die Zeichnerin hat eben, entweder ist sie den Inspirationen gefolgt oder sie hat selber angefangen, Sachen zu zeichnen und die SprecherInnen sind ihr gefolgt. Und so gab es da also ein von relativ düsterer, experimenteller Gitarrenmusik begleitetes, sehr intensives Event, was ich tatsächlich eher als Performance, in die Performance-Richtung auch einordnen würde, denn es ging überhaupt nicht um Comedy oder um irgend sowas, was man jetzt so mit schnellem Kurzform-Impro-Theater verbinden würde, sondern es ist ganz andere, eher sehr theatrale Richtung. Und was halt auch sehr schön war, fand ich, war die Kameraarbeit dabei, die nämlich sowohl die einzelnen SprecherInnen sehr nahe gezeigt hat, als auch die Leinwand, als auch Studiototalen, sodass man da sehr abwechslungsreich Sachen gesehen hat. Und das Besondere bei der Zeichnerin war, dass sie mit verschiedensten Materialien da gezeichnet hat. Es war nicht nur Zeichnen, es war, glaube ich, sogar auch Objekte. Also es war eine abgefilmte Sache von oben. Man hat also auch die Pinsel gesehen. Sie hat also auch mit Nass Farben gemalt und groben Pinseln. Sie hat mit Kreide und Bleistift irgendwie Dinge gemacht. Sie hat auch Sachen mal gelegt, nur die dann Inspiration waren. Das war super. Das klingt tatsächlich ziemlich spannend, ja. Mhm. Und ja, hätte natürlich in so ein Format für ein Festival sehr, sehr gut gepasst. Also das ist schon schade, dass das so nicht live sein konnte. Aber es, durch die Aufarbeitung, fand ich, hat es auch gewonnen. Ja. Und das andere, was ich tatsächlich heute mal gemacht habe, ist, ich war in einer anderen Stadt. Und was man in anderen Städten macht, ist ja, man geht dann auch mal in eine Kirche und guckt da wieder rein. Und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einer war, aber es ist schon echt eine Weile her. Fühlte sich auf jeden Fall wieder an, fast wie Kultur. Und ja, ich weiß nicht, wie das ist das bei dir? Du siehst wahrscheinlich auch Kirchen nur von außen, wenn du im Einsiedlerleben bist. Ja, im Moment sowieso, genau. Aber ich bin auch sonst nicht so viel in Kirchen. Also es gibt hier bei mir in der Gegend auf jeden Fall eine, wo auch viel kulturelle Veranstaltungen stattfinden, so viel Konzerte und ab und zu auch Theater und so, aber ich war da selber einmal bisher drin. Ja, es geht mir ja auch so. Also ich habe als Nichtgläubiger ist man da ja nicht so involviert. Ich gucke es mir, glaube ich, eher so als kulturhistorisches Monument an. Ja. Ja, trotzdem hat sich das irgendwie ganz gut angefühlt, mal wieder in sowas zu gehen, so ein Ort, wo Bilder an der Wand sind und Objekte angestrahlt. Soweit, so gut. Dann kommen wir doch mal zum Thema. Und da steigen wir vielleicht mal so ein bisschen bei dir ein. Mhm. Du bist sehr lange unterwegs gewesen als Übersetzer. Genau, so ist es. Also ich habe 2000 angefangen, weil ich Geld gebraucht habe und irgendwie gedacht habe, ein Bürojob funktioniert bestimmt. Und dann bin ich da so reingerutscht und festgestellt, dass mir das liegt, und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht und bin eine kleine Firma gegründet und habe das jetzt bis letztes Jahr eigentlich gemacht. Also ja, bis November letzten Jahres ganz normal. Genau. Mhm. Und also Übersetzung in dem Sinne, dass du für einfach große Unternehmen Texte übersetzt hast? Ja, genau. Also es sind technische Übersetzungen. Man unterscheidet da immer zwischen Literaturübersetzung und technischen Übersetzungen. Und ich habe da eben technische Sachen gemacht. Da war es damals auch noch üblich, dass das alles nicht studierte Übersetzer waren, sondern eben einfach Leute, die gute Sprachkenntnisse hatten. Und es gibt dann so Zwischenhändler sozusagen, die meine Kunden waren, und deren Kunden sind dann eben große Softwareunternehmen oder so die Industrie. Also ich hatte auch Autohersteller und sowas. Also Zwischenhändler, was jetzt eventuell dann über Plattformen läuft oder wie? Ja, im Prinzip sowas. Es sind Firmen, also sogenannte MLVs, Multilanguage Vendors, die sich darum kümmern. Also wenn eine Firma eine Übersetzung haben will, dann geht es meistens nicht darum, dass die Englisch nach Deutsch übersetzt haben wollen, sondern die wollen es dann eben aus einer Sprache in 10 oder 20 andere Sprachen übersetzt haben. Und das ist eben der Firma zu viel, dann sich da in 20 Ländern Übersetzungsagenturen zu suchen. Und dafür sind dann diese MLVs da, die dann eben Kontakte zu Freiberuflern oder Kleinunternehmen wie uns haben und dann diese ganzen Sprachen managen können. Und das sind sozusagen unsere Kunden, also eine Firma wie, ich darf die Namen von diesen ganzen Kunden nicht nennen, weil ich da Schweigeverpflichtungen unterschrieben habe, aber große Softwarefirmen kümmern sich da nicht selber drum, sondern gehen eben über solche Unternehmen. Es kann sehr gut sein, dass Leute, die gar nicht für meine Kunden arbeiten, sondern für andere, trotzdem für dieselben Endkunden gearbeitet haben. Ja, das in großen Firmen ist das eher so ein Sammelsurium wahrscheinlich, das ist ja dann so abteilungsunterschiedlich, ja, und genau. Was auch immer, das verschiedenste Projektleiter, die dann da so auch ihre Dinge da so haben, mit denen sie gerne zusammenarbeiten. Ja, genau. Okay, und dann hast du einen nochmal relativ großen Schritt gemacht und hast dich jetzt der Publizistik zugewandt. Ja, also also hauptsächlich betreibe ich jetzt einen YouTube-Kanal. Und ja, es kam eigentlich so, dass ich mit den Kunden und dem Umgang mit den Kunden schon seit 2-3 Jahren immer zunehmend unzufriedener war. Und habe dann irgendwann Nägel mit Köpfen gemacht und gesagt, ich habe da keine Lust mehr drauf und habe dann ich habe einen Geschäftspartner und habe dann dem gegenüber relativ krass kommuniziert, dass ich jetzt sofort einfach aufhöre. Und dann schwebte ich da 3 Wochen oder sowas ein bisschen im Limbo und dachte drüber nach, was ich eigentlich machen kann. Und dann bin ich auf dieses Retro-Gaming-Ding gekommen. Also es war gar nicht so ein langer Plan, der da so mit drin hing, sondern erstmal aus einem Impuls heraus. Es kam im Prinzip aus der Verzweiflung, aber es war dann, als ich drüber nachdachte, was kann ich denn machen, was kann ich denn, bin ich einfach immer wieder darauf gestoßen, dass ich auch schon in der Vergangenheit in dem Bereich gearbeitet habe. Ich habe fürs Computerspielemuseum hier in Berlin eine Weile gearbeitet und ich habe ganz früher war ich mit Software- oder Spieleentwicklern aus Deutschland befreundet und habe für die teilweise auch ein bisschen Aushilfssachen gemacht. Und dann ist mir irgendwie nach und nach aufgegangen, dass es wahrscheinlich relativ wenig Leute gibt, die aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven die Entwicklung der Spiele wahrgenommen haben, so wie ich das habe. Und habe gedacht, da kann man doch vielleicht was draus machen, vielleicht kann man das weitergeben. Mhm. Ja, und das finde ich ja total spannend, dass das tatsächlich mehr oder weniger spontan war. Was waren denn dann so deine ersten Pfade, mit denen du dann so losgegangen bist? Ja, also meine erste Idee war tatsächlich eben Videos zu machen und ich hatte noch nie irgendwas in dieser Art gemacht. Ich habe keine Ahnung von YouTube, keine Ahnung von Videoschnitt, bin kein guter Grafiker. Und hab eben gedacht, so, ich muss mir das jetzt aneignen. Und dann habe ich auch genau das gemacht. Also habe erstmal ein Video gemacht, was ich auch nicht veröffentlicht habe, was ich eben nur benutzt habe, um es ein paar Leuten zu zeigen für Feedback. Und dann habe ich noch ein zweites Video gemacht und das war dann meine erste Veröffentlichung. Und als ich das dann veröffentlichen wollte bei YouTube, ist mir aufgefallen, dass es da natürlich keiner wahrnimmt, dass ich also irgendwelche anderen Kanäle brauche, über die ich bekannt machen kann, was ich eigentlich bei YouTube so tue und eben auch Werbung machen kann. Und dann kam nach und nach immer mehr so an weiteren Kanälen zusammen, dass ich also erstmal eine Homepage hatte und dann ein Instagram-Konto und dann ein Twitter-Konto und bei Reddit habe ich mich noch eingetragen und naja, es sind noch verschiedene andere Sachen jetzt demnächst in Planung. Also ich mache das ja erst in dieser Form seit Ende Dezember. Mhm. Und gibt es da schon so ein Fazit, was sich eventuell ganz anders gestaltet hat, als du dachtest? Oder im Moment noch im ersten? Na, ich habe so eine Phasenplanung, nenne ich das mal, und habe so verschiedene Meilensteine geplant und habe eben von Anfang an gesagt, dass ich die ersten 3 Monate sowieso einfach für mich arbeiten muss und kann nicht davon ausgehen, dass mir die Fans zulaufen, sondern muss eben einfach auch erstmal Material haben. Und die Phase geht jetzt zu Ende und da habe ich eben auch tatsächlich relativ wenig Feedback bisher. Und gehe dann jetzt demnächst in ein bisschen andere Richtung und werde dann auch anfangen, ein bisschen aggressiver dafür zu werben. Und dann wird sich, glaube ich, ein bisschen herausstellen. Aber ansonsten, was am Anfang sich relativ schnell gezeigt hat, ist, dass diese Idee, die ich hatte, dass die eben schon schwierig ist. Also diese Videos, die ich machen will, sind, da geht es immer darum, Spiele oder mehrere Spiele am besten miteinander zu vergleichen oder irgendwie in einen Kontext zu bringen und das dann immer auch im zeitlichen Zusammenhang zu sehen. Das ist was, wo ich gesehen habe, dass das relativ wenig Leute machen. Und was ich an dem Thema Retro-Gaming eigentlich das Spannendste finde, also wirklich zu dem nachzugehen, was eigentlich aus bestimmten Zeiten so entstanden ist und was da für Trends sich dann entwickelt haben und so. Und das ist, glaube ich, auch was eben gerade die jüngere Generation von Retro-Gaming-Fans also auch spannend finden sollte, zu gucken, wie das eigentlich angefangen hat und wie das so war, was die Zusammenhänge waren, wie es irgendwie wie überhaupt irgendwelche Spielkonzepte oder Trends oder Genres oder so entstanden sind. Und da habe ich eben gesehen, dass diese Art von Videos wirklich sehr zeitaufwendig sind. Gar nicht so sehr die Recherchen, sondern auch das Zusammensuchen von Bildmaterial und so. Und deswegen hat sich dann für mich rauskristallisiert, dass ich so ein Short-Format noch mache und eigentlich jetzt eine Weile sogar fast hauptsächlich, wo ich ein Video halt an einem halben Tag fertig kriege und dann ein bisschen mehr Luft habe, um die längeren Videos vorzubereiten aussuchen. Ah ja, da steigen wir dann ja schon so mitten ins Thema, so fast ein. Mhm. Ich fände es ganz gut, wenn wir uns als erstes nochmal drüber unterhalten, was denn genau Retro-Games sind. Mhm. Ja, dieser Begriff ist irgendwann in den späten 90ern entstanden und es geht eigentlich darum, dass Spiele, also Computerspiele und Videospiele sich seit der Anfangszeit relativ weit entwickelt haben und es gibt Leute, die diese alten Spiele halt interessant finden oder vielleicht sogar besser, weil sie einfacher waren, weil sie ein bisschen klarer definiert waren. Und diese ganze Idee, alte Spiele, bezeichnet man eben als Retro-Gaming. Und da gibt's auch unterschiedliche Ideen, was Retro-Gaming jetzt heißt. Ich stelle jetzt gerade fest zum Beispiel, dass zu meiner Überraschung die meisten Retro-Gaming-Fans gar nicht in meinem Alter sind, also ich selber bin, werde dieses Jahr 50, sondern oft wirklich so 25 bis 35 Jahre alt. Und damit ganz anderen Sachen aufgewachsen sind. Und ich sehe auch 18-Jährige oder 16-Jährige. Und ich meine, für einen 16-Jährigen ist halt 2012 uralte Geschichte. Mhm. Das ist für den schon Retro-Gaming. Und da ist natürlich immer ganz interessant auch zu sehen, wie die Leute das für sich definieren oder wahrnehmen. Ja, das wäre so eine Frage, die ich auch stellen wollte. Ich weiß, dass es bei Autos gibt es halt sowas. Da spricht man, glaube ich, von Autos, die älter als 20 Jahre sind, von Youngtimern. Mhm. Und älter als 25 sind dann Oldtimer oder 30. Jedenfalls gibt es da laut Gesetzgeber zumindest irgendwie so eine Grenze. Und Trabante sind jetzt, glaube ich, gerade gewechselt in den Status Oldtimer. Ah, okay, ja, ja. Ja, es gibt so eine klare Definition eigentlich im Retro-Gaming-Bereich gar nicht. Also ich glaube, dass die Definition von Reddit wahrscheinlich relativ verbreitet sein wird. Das ist, die sagen, also es gibt diese Idee, dass Spielkonsolen Generationen hatten. Und die erste Generation waren eben die quasi noch gar nichts konnten, die immer nur ein Spiel hatten. Und dann kommt immer ein bisschen was dazu, was diese Generation dann ausmacht. Und laut Reddit geht Retro-Gaming bis zur vierten Generation. Und das sind alle Konsolen bis zur PlayStation, also vor der PlayStation. Die ist dann schon fünfte Generation, ja. Also es geht nicht um die Nummern, weil die PlayStation ist jetzt ja ein 4. Da dachte ich schon, PlayStation 4 ist doch aber schon eigentlich ziemlich fett. Man würde aber, glaube ich, sagen, ich muss sagen, dass ich da jetzt in diesen Generationen gar nicht so firm bin, aber ich glaube, dass PlayStation 3 und PlayStation 4 dieselbe Generation sind. Ja. Ja, macht doch Sinn. Ich hatte dann gelesen, was sie als nächstes dann quasi als nächsten Quantensprung hatten, war dann die Wii, weil die so eine andere Art von Eingabemechanismen auf einmal hatten. Und das war der nächste Evolutionssprung, da kamen dann ja auch AR-Brillen und keine Ahnung, was da jetzt so alles. Genau, ja. Ja. Ja, das kann man auf jeden Fall, könnte man auf jeden Fall so sehen. Ich weiß es nicht, es gibt da ganz klare Definitionen. Also was diese Generationen von Spielkonsolen betrifft, gibt es wirklich ganz klare Definitionen, die man auch in der Wikipedia nachgucken kann. Genau. Und, also wir reden jetzt hier von Sachen, wo irgendwie zwei Pixelbalken ein anderes Pixel-Element zwischen sich hin und her schießen. Genau, das ist auf jeden Fall schon relativ, naja, schon was Grafik relativ viel hatten. Ist das dann Unterscheidest du da auch zwischen 7-Bit und 8-Bit? Nee. Also ich selber hab eine eigene Definition, die zufälligerweise auch die PlayStation als erstes ausschließt. Und zwar hab ich zwei Definitionen. Also ich habe ja schon drüber nachgedacht, dass ich nicht in 30 Jahren immer noch nur Spiele bis zu einem bestimmten Zeitpunkt als Retro-Gaming bezeichnen kann, sondern muss dann irgendwann auch weitergehen. Und im Moment ist für mich das Cut-Off-Date 1995, weil 1995, also im Dezember 1994 kam die PlayStation raus in Japan und dann in 1995 in den anderen Ländern. Und 1995 kam auf der Computerseite Windows 95 raus. Und das sind für mich beides so super relevante Einschnitte. Also auf der einen Seite hat man eben die erste von den modernen Konsolen, würde ich sagen, die halt schon so 3D-Fähigkeiten hatte. Und auf der anderen Seite hat man beim Computer das erste weit verbreitete 32-Bit-Betriebssystem. Und genau, das ist so meine Arbeitsdefinition im Moment. Und dann habe ich jetzt für die Zukunft 2001 als nächstes Jahr, und das ist, wo die nächste Konsolengeneration rauskam. Ich glaube, es ist die PlayStation 2 war das zu dem Zeitpunkt, aber auf jeden Fall die Xbox kam 2001, meine ich jetzt, raus, und Windows XP kam 2001 raus. Und Windows XP ist eben in dieser Windows-Welt das erste Betriebssystem, nachdem sich nicht mehr wirklich was verändert hat. Also es ist so, dass Spiele, die unter Windows XP liefen, im Großen und Ganzen auch heute noch laufen. Und das heißt, es ist so, danach fällt es mir persönlich im Moment noch schwer, irgendwas zu finden, was ich als, also wo ich definieren würde, das hat sich relevant verändert. Und deswegen sind das so meine beiden Retro-Gaming-Sachen. Also davor waren die Spiele halt noch anders. Mhm. Okay. Ja, dann steigen wir doch mal ein. Wie ich drauf gekommen bin, war tatsächlich auf dieses Thema, war die erste Frage, die ich dir dann auch geschrieben habe, ob dir was einfällt, ob man in irgendwelchen Spielen selber irgendwie performativ tätig sein musste. Genau, ich habe da natürlich ein bisschen nachgeguckt und habe erstmal festgestellt, dass man diese Idee der Performance ein bisschen definieren muss erstmal. Also wenn man wirklich direkt ins Theater geht, dann findet man auf jeden Fall Adventure-Spiele. So, da war eben schon sehr früh alles möglich, weil man ja nur eine Situation vorstellt, in der der Spieler sich dann irgendwie zurechtfinden muss, aber man hat keine Spielmechanismen, die irgendwie umgesetzt werden müssen. Und deswegen gab es da schon sehr viel. Und so die Idee des Theaters als Schauplatz oder des Amphitheaters taucht relativ viel auf in Adventures. Also da habe ich Nord and Bird von Infocom. Da spielt man sogar tatsächlich eine Szene, also spielt man eine Sitcom-Szene. Mhm. Sehr schön. Von 1987, genau, das ist ein relativ frühes Spiel. Und davor gab es auch schon, mir fällt jetzt der Titel nicht ein, ich glaube, Perseus and Andromeda, wo man auf jeden Fall auch in einem, wo eine relativ relevante Szene im Amphitheater spielt. Und genau, und ansonsten gibt es diese Idee, dass Aufführungen vorkommen, gibt es eben immer mal wieder. Also dass Figuren auftauchen, die irgendwas aufführen eben. Also es gibt So Far von Andrew Plotkin, ist dann schon von 1996, ist schon eine spätere Generation der Text-Adventures. Und es beginnt mit einer Aufführung, die dann auch symbolisch für das ganze restliche Spiel ist. Also es gibt immer wieder so Zwischenschnitte, wo dann auf diese Aufführung vom Anfang hingewiesen wird. Mhm. Und das sind eben immer Sequenzen, die irgendwie was mit dem zu tun haben, was im Spiel passiert. Also so eine Art Rahmenhandlung, das Theaterstück. Ja. Genau, also aber wirklich auf einer metaphorischen Ebene. Ja. Ah, cool. Und dann gibt's das Spiel Theater, also mit dem einfachen Titel Theater von Brandon Weiber von 1995, und das spielt komplett im Theater. Und das war so eins der ersten Spiele, die das als Schauplatz wirklich richtig genutzt haben und so. Und ansonsten habe ich mir angeguckt, so was gibt es denn für andere Performances, und bin eben darauf gekommen, dass zwei Arten von Performance auch ganze Spielgenres ausgelöst haben, nämlich die Tanzperformance. Das geht los mit Dance Dance Revolution. Diesem, das haben bestimmt alle schon mal gesehen, da tanzt man auf so einer Matte und das Spiel erkennt sozusagen die Tanzbewegung, die man macht, oder erkennt, wo man mit seinen Füßen landet, und man muss dann so bestimmte Sequenzen nachtanzen. Und von dieser Spielform gab es einige Spiele, also Bust the Groove auf der PlayStation ist noch bekannt. Und dann gibt es die Musikperformance als anderes. Ja. Das ist natürlich am bekanntesten Guitar Hero jetzt oder Rockstar. Und es gab aber schon 1996 ein Spiel, was in Deutschland nicht so groß rausgekommen ist, aber Power Rapper the Rapper, wo man rhythmisch eine Rap-Performance ablegen musste. Und das war eben so eins der ersten Rhythmusspiele. Ja, zu dem Dance Dance Thema fällt mir ja tatsächlich unser Besuch in Japan ein. Ja. Da waren wir auch in so einem Arcade Pachinko. Genau, also einem Raum voller Spiele und höllischer Lautstärke. Alles hat geblinkt, alles hat da irgendwie Geräusche gemacht. Und wie es dann halt so ist, in jedem so einem Laden gibt es irgendwie einen, der irgendein Spiel besonders meisterhaft macht. Genau. Und das, was wir da gesehen haben, da war jemand extrem fit in diesem Tanzspiel. Das war noch so nett, weil der mit seiner Freundin ja da war und hat noch höflich auf mich gewartet, während ich Dance Dance Revolution ausprobiert habe und habe es vorher noch nie gespielt und hatte das Gefühl, es war, glaube ich, schon ganz gut, was ich da gemacht habe. Und dann lächelten die beiden mich freundlich an und dann sprang er da irgendwie wie ein Oktopus auf dieser Tanzmatte rum. Ja, und also mit einer beeindruckenden Lässigkeit hat er sich so schnell bewegt, dass ich das zum Teil nicht mehr mit dem Auge nachvollziehen konnte. Also der hat scheinbar gefühlt, wo die nächsten Lampen aufblinken werden, auf die er da tritt. Also irre, ja, was da Leute dann für so für Fähigkeiten sich da so raufschaffen. Ja, das stimmt. Das war schon sehr beeindruckend. Ja. Und ich glaube, das ist dann auch sowas, das hat schon auch was Performatives, weil also zumindest wir standen da mit offenen Mündern und haben das angestarrt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gucken da immer schon mal so einige zu. Es gehört bei diesen Tanzspielen auf jeden Fall auch dazu, oder bei diesen Performance-Spielen, ob das jetzt Musik ist oder Tanz, es ist schon ein Teil davon, dass man in der Spielhalle dann bei Dance Dance Revolution oder so, dass man dann eben vor anderen Leuten spielt und auch zeigt, wie gut man da drin ist. Mhm. Ja, und bei den, Guitar Hero, das fand ich ganz spannend. Da habe ich letztens den Chef von der Activision gehört, der meinte, sie hatten ja sonst eigentlich nur eigenproduzierte Spiele und haben dann halt von diesem Spiel gehört. Und dieses Spiel, das gab es von irgendeinem Zwei-Leute-Ding. Und die waren immer 2 Tage auf der bestverkauftesten Liste und danach einen ganzen Monat nicht. Und dann wieder die ersten 2 Tage im Monat war dieses Spiel wieder sofort ausverkauft. Und dann haben sie sich das angeguckt und es lag dann daran, dass die immer, wenn sie eine Charge ausverkauft haben, haben sie das Geld genommen, nach China getragen und dann wurden die nächsten Gitarren angefertigt. Und dann haben sie das im nächsten Monat wieder ausgekippt und so war sofort ausverkauft. Das fand der so absurd, dass die gesagt haben, ja, das probieren wir. Und die hatten so eine Schwelle. Ich glaube, ein Spiel musste da mindestens 100 Millionen Umsatz machen. Sonst war das uninteressant für Activision. Okay. Und er hat sich da für seine Verhältnisse wahnsinnig weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, wir werden da jetzt 200 Millionen Umsatz mitmachen. Mhm. Und dann haben alle so, ja, okay, ja, machen wir. Ja, letztendlich war es irgendwie bei 5 Milliarden oder irgend sowas. Also völlig absurd. Es ist ja auch nicht vorbei. Also diese Franchise ist ja noch am Leben, auf jeden Fall. Und was mir aber auch noch in Japan einfiel, ist, wir haben da Leute gesehen, so mit so Trommeln, so diese japanischen Trommeln. Das ist, glaube ich, auch sowas, was nur in diesen Arcade-Läden irgendwie da so Ja, ich hatte mir auch damals gemerkt, wie das hieß, aber habe es leider wieder vergessen. Ja. Aber das war genau, das ist auch so ein Spiel, das ist, wenn man sich Listen von Rhythmusspielen anguckt, dann ist es auf jeden Fall auch dabei. Ja, und ja, das kann ich komplett nachvollziehen, dass das eigene Spielgenres sind. Dann würde ich noch mal zurück zu den Adventure Games. Die Adventure Games, die funktionieren dann rein mit Text oder war das so eine Mischung aus Text und Grafik oder? Also diese frühen Adventures waren erstmal nur Text und dann kam später, also relativ bald kam dann Grafik dazu, aber es war lange, gab es da so ein Kampf sozusagen, dass Leute auch gesagt haben, so wie die Grafik aussieht, ist die der Fantasie eher hinderlich, als dass es irgendwie ein Vorteil wäre. Und erst als dann diese Point-and-Click-Adventures rauskamen, also mit Maniac Mansion und das war das erste, und dann aber in diesem Umfeld sind noch einige andere gekommen und erst dann breitete sich so die Idee aus, dass die Grafik nicht unbedingt die Fantasie anregen muss, sondern dass es okay ist, wenn man sich wie in einem Film eine Sequenz anguckt und dann in dieser Sequenz spielt. Aber diese ersten Spiele waren tatsächlich reine Textbeschreibung und man interagierte auch mit denen, indem man so kurze imperative Sätze eingab. Also berühmt so Take Lamp, so ein ganz berühmter Satz. Und das ist eben, nimm die Lampe, Ausrufezeichen. Nimm die Lampe und benutze Streichholz. Genau. Und da ist es dann natürlich, da gibt es dann eine große Kritik, nämlich das sogenannte Guess the Word Puzzle, dass man sich da oft in Situationen befindet, wo man einfach nicht weiß, also wo man eine Idee hat, wie die Situation zu lösen ist, aber man weiß nicht, wie man sie formulieren soll. Und das ist natürlich was, bei Point-and-Click-Adventures dann so nicht mehr passiert. Das Point-and-Click meint dann da, hast du vorgegebene Antworten? Oder? Nee, Point-and-Click heißt, dass man eine grafische Darstellung hat und dann mit der Maus auf etwas zeigt und draufklickt. Also, okay. Genau. Ja. Und das andere wäre, dass da wartet quasi das Programm auf eine bestimmte Keyword-Eingabe. Genau, es gab da die alten standardmäßigen, die nicht wahnsinnig komplex programmiert waren, die dann tatsächlich auf eine exakte Kombination aus Wörtern gewartet haben. Und dann gab es welche, die da schon ein bisschen besser waren, die schon ein bisschen eine Idee davon hatten, wie Grammatik funktioniert und so, und die dann unterschiedliche Formulierungen zugelassen haben, aber natürlich auch nicht alle denkbaren. Und also besonders fantasievolle Rätsel hingen oft auch damit zusammen, dass man erstmal drauf kommen musste, wie man jetzt die Lösungen eintippt. Also dieses Nord and Bird, was ich erwähnt habe, die Sitcom-Sequenz ist zum Beispiel wirklich, dass man bei jeder Sache, die passiert, erraten muss, was jetzt das ist, was in einer typischen Sitcom passieren würde und wie man das am besten jetzt ausdrückt. Oh, das ist ja durchaus schon ein bisschen härter. Ja, also, ist eine der schwierigeren Sequenzen auch in dem Spiel. Ja. Cool. Ansonsten, was mir natürlich bei Performance auch so noch einfallen würde, wäre live zeichnen oder so malen. Ja, habe ich drüber nachgedacht. Es gibt Spiele, es sind jetzt gerade im Moment ein paar Spiele, mehrere, aber wo mir die Titel nicht einfallen, wo es darum geht, dass man malt und dieses Malen eben ein relevanter Teil der Geschichte ist, aber es sind dann eben immer auch nur so Plotpoints, also wo das Gemälde sozusagen die nächste Sequenz im Spiel einläutet. Mhm. Und es ist nicht so sehr kreativ, sondern halt eher, man klickt dann eben auf jetzt Gemälde malen. Und dann, es ist tatsächlich auch programmiertechnisch halt nicht ganz so trivial. Ja. Also jetzt, glaube ich, so vor einem Jahr oder so hatte Google mal so ein paar Sachen gelauncht, wo man so simpel irgendwas strichmäßig zeichnen kann. Und das Google erkennt dann noch ein Fahrrad oder irgendwie eine Schaufel. Und so, die können schon allein so trivial, wie die Gegenstände sind, sehr, sehr verschieden sein. Da hängen dann halt so AI- also Artificial Intelligence Dinger dahinter, die versuchen so ein bisschen zu lernen, was denn ein Fahrrad ausmacht oder so. Genau. Vermutlich ist es deswegen auch nicht so präsent. Das wird sicherlich einer der Gründe sein, ja. Mhm. Ja. Also ja, es gibt grundsätzlich relativ wenig kreative Sequenzen in solchen Spielen. Es gab ja vor einigen Jahren, ist jetzt schon nicht mehr ganz Retro-Gaming nach meiner Empfindung, aber gab es dieses, oh Gott, wie hieß es, Scribblenauts. Das kam zuerst auf Nintendo DS raus. Und das ist ein Spiel, wo man in Situationen kommt und dann ein Wort eintippen muss und das Spiel versucht dann aus diesen Worten ein Objekt zu erkennen und erzeugt dann das Objekt und bringt es ins Spiel. Und man muss eben sozusagen möglichst kreative Wege finden, wie man Probleme löst, indem man irgendwelche Objekte erzeugt. Und zwar, also beeindruckt mich bis heute noch, wie viele Dinge das Spiel kennt. Und da gibt es zum Beispiel so ein YouTube-Video, wo jemand Cthulhu eingibt und dann taucht halt dieser böse Gott auf und jagt die ganzen Figuren aus dem Spiel durch die Gegend. Frisst erstmal die Welt auf, ja. So ungefähr, genau. Aber man kann es funktionierte als Problemlösung. und das ist schon wirklich beeindruckend, was sie sich da einfallen lassen haben. Aber das war eben auch natürlich, das ist im Prinzip ein Wörterbuch. Also die haben sich wirklich 1000 Begriffe überlegt, die der Spieler vielleicht eingeben kann und dann überlegt, wie man die darstellt. Das ist nochmal was anderes, als eine Zeichnung zu interpretieren. Ja, stimmt. Ja. Find ich aber eigentlich auch ganz charmant. Das ist ein sehr nettes Spiel. Ich kann es ganz empfehlen. Gibt Varianten davon auch für den PC. Da ist sowieso die Frage, die jetzt, wo es gerade wo du es gerade sagst, die meisten Spiele kann man jetzt noch irgendwo nachspielen, in irgendwelchen Archiven oder in Emulatoren, oder? Ja, also im Prinzip kann man alle Spiele irgendwie in Emulatoren spielen. Man muss dafür oft wissen, was man tut. Also man muss diese Emulatoren runterladen, konfigurieren und dann auch die Spiele irgendwo herbesorgen und dann reinladen. Man muss den Computer, den man emuliert, ein bisschen verstehen, weil es oft nicht so einfach ist und so. Und es gibt viele Internet-Emulatoren, wo ein Spiel dann einfach automatisch geladen wird. Aber de facto ist es so, dass das alles automatisiert ist. Und also nach meiner bisherigen Erfahrung funktioniert es in einem von 5 Fällen. Und bei den anderen ist eben irgendwas falsch konfiguriert. Okay. Ja, zum Teil sind natürlich auch die Copyrights nicht so ganz klar, oder? Also das ist die rechtliche Situation, ist extrem unklar sowieso. Mhm. Also es ist so, dass bei den allermeisten Spielen sich gar nicht mehr ohne weiteres rausfinden lässt, wer die Rechte hat. Oft ist es so, dass die Rechte dann am Ende bei irgendeiner großen Firma liegen, weil die halt die kleinen Firmen aufgekauft haben. Und zum Beispiel hatte mal jemand bei Sony angefragt nach den Rechten zu alten Spielen. Und die Antwort, die er dann gekriegt hat, war, wir haben die Rechte an den Spielen und wir könnten sie wahrscheinlich auch freigeben, aber es wäre für uns so aufwendig, dass wir das nicht machen. Also die müssen dann ihre Rechtsabteilung darauf ansetzen, der Geschichte dieses Spiels nachzugehen und zu gucken, wer möglicherweise noch Zusatzrechte haben könnte. Und das ist so aufwendig, dass sie einfach stattdessen sagen, dann halt nicht, wir gucken halt nicht hin, wenn jemand davon Kopien macht. Ja, was immerhin ja auch ganz nett ist. Die daten ja auch nicht aus, oder? Solange die Leute noch leben und dann auch noch wahrscheinlich 70 Jahre später, ist ja da irgendwie dann noch so das Urheberrecht drauf. Also es wird keiner von uns erleben, dass ein Spiel, dass das Copyright von irgendeinem Spiel abläuft. Mhm. Genau, also nach dem Tod des letzten beteiligten Autors 80 Jahre ist im Moment der Stand. Und also davon ausgegangen, dass jemand ein Spiel 1971 wirklich ganz am Anfang der Spielentwicklung geschrieben hat und dann sofort gestorben ist, würde das Spiel 2050 dann werden die Rechte ablaufen. Ja, krass. Ja. Könnte man auch noch mal drüber nachdenken, vielleicht. Ja, gibt's. Anderes Thema, ja. Genau. Ja, eine andere Frage, die ich so in den Raum geworfen hatte, was mir dann so einfiel, waren dann diese szenischen Sachen in den Spielen. Du hast ja auch das schon erwähnt, dass das erst eine Weile später kam. Mhm. Und da sind aber dann sicherlich irgendwann auch zumindest Sprecher oder vielleicht auch Musiker irgendwie an den Start gekommen, die bekannter waren. Ja, das ist ganz spannend. Du hast mir die Frage ja per E-Mail geschickt auch und ich habe da ein bisschen recherchiert und es ist so, Sprachausgabe kann man gut gut zurückgehen und kann nachvollziehen, wann das passiert ist. Und zwar, das ist das Spiel Berserk von 1980, das war das erste mit Sprachausgabe. Und es gab zu dieser Zeit dann mehrere Spiele, wo Sprachausgabe da war, aber das war eben irgendwas Generisches, da wird dann ein Wort gesagt und das hat auch dann quasi den ganzen Speicher schon gekostet. Und dass dann wirklich Sprecher kamen und Sachen gemacht haben, das hat sich so langsam entwickelt in den späten 80ern. Und da gab es ja zum Beispiel den bekannten Fall, halbwegs bekannten Fall, dass bei dem Spiel Loom von LucasArts, dass da ein Hörspiel beilag. Also da war es noch nicht ohne weiteres möglich, das Spiel direkt mit Sprachausgabe zu versehen, sondern da hat man dann die Sprachausgabe in Form eines Hörspiels beigelegt. Ah, das ist eigentlich auch ganz geil. Genau, das ist so die Vorgeschichte davon. Das ist auch, das ist sehr gut tatsächlich. Es gibt es in anderen Sprachen, in denen ist es nicht ganz so gut, aber sie haben sich schon alle Mühe gegeben, dann da vernünftige Sprecher für zu suchen und so. Und das ist ja auch tatsächlich ein Problem, dass man, wenn man ein Spielskript hat, dann hat man eben nicht einen klaren Dialog oft, sondern man hat eine Frage und 5 mögliche Antworten. Und der Sprecher oder die Sprecherin muss dann natürlich verstehen, auf was für eine Frage das Antworten sind und was dazwischen vielleicht noch gekommen sein kann. Und dadurch ist es sehr oft so, dass die Sprache unnatürlich klingt, weil sie einfach, weil da einfach jemand nicht den Gedanken nicht zu Ende gedacht hat und nicht mehr wusste, auf welche Frage jetzt die Antwort gegeben wird. Also wenn ich zum Beispiel jemanden frage, wann hast du denn XY zum letzten Mal gesehen? Dann könnte er antworten, gestern habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Und ich könnte ihn fragen, wie oft hast du denn XY gesehen? Und dann könnte die Antwort sein, gestern habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Und das ist der gleiche Satz, aber natürlich funktioniert er nur mit einer völlig anderen Betonung. Mhm. Und da sieht man eben, dass deswegen, also das war einer der Gründe, weswegen Sprachausgabe lange, also längere Dialoge als Sprachausgabe lange gedauert haben, weil das eben alles geplant werden muss, weil da ein gewisses Budget dazugehört und weil eben auch ein gewisser Speicher notwendig ist. Also es ging eigentlich erst richtig los, als es CDs gab. Und dann gibt es eben dieses Genre der CD-ROM-Games ab Mitte der 90er, wo das Spiel meistens nicht so interessant ist, sondern einfach die Spieleentwickler genutzt haben, dass sie jetzt 600 Megabyte zur Verfügung haben und einfach draufgeballert haben, was sie halt hatten. Und da hat man dann oft längere Intros, die gesprochen werden oder Zwischensequenzen mit Monologen und so. Kann mich an sowas wie Wing Commander erinnern, wo einfach da zwischen irgendwelchen Dingern so ein Mini-Video kam, was die neue Situation erklärt hat oder so. Genau, das war Wing Commander 3 und das war spielerisch quasi genauso wie Wing Commander 2, nur dass dazwischen, zwischen den Spielsequenzen plötzlich super aufwendige Videos waren von der Jim Henson Factory erzeugt. Ah, von den Puppenspielenden? Ja, genau, von dem Sesamstraße und Muppet Show-Macher. Okay, es kann mich nur noch so ein bisschen dran erinnern. Ich würde aber sagen, es sah ja eher so gezeichnet aus, wie man heute sich vielleicht so 3D-Grafik vorstellen würde. Okay, vielleicht so war es dann doch ein früheres Spiel. Also Wing Commander 3 war eben genau wegen dieser Jim Henson Videosequenzen so bekannt. Ja. Ja. Und ich habe tatsächlich nicht rausfinden können, wann das erste Mal bekannte Schauspieler dabei waren. Das ist natürlich auch eine Frage davon, wie man Bekanntheit dann definiert. Aber es muss irgendwie in den 90ern gewesen sein, dass das losging. Ja, ich denke halt, das lebte natürlich davon, dass man die Sprache, wie sie dann eingesprochen ist, dann auch halbwegs so wieder reproduzieren kann. Also solange du eigentlich da nur so MIDI-Sound-Dinger da zurückkriegst. Genau. Lohnt sich das dann auch noch nicht. Es gibt tatsächlich aus den 80ern, ich glaube jetzt 83, zwei Spiele, die damals super berühmt waren, nämlich Dragon's Lair und Space Ace. Die sind beide von Don Bluth, einem berühmten Disney-Animator, der dann später seine eigenen Filme gemacht hat. Und funktionieren, weil das eigentlich ein Laserdisc-Film ist. Also damals war die Laserdisc so eine Revolution, konnte sich keiner leisten, weil so ein Laserdisc-Player 2000 Mark gekostet hat. Und in diesem Spielautomaten war dann eben eine Laserdisc drin und die konnte dann, je nachdem, was der Spieler für eine Steuerung gemacht hat, dann bestimmte Sequenzen anspringen. Und das ist halt ganz faszinierend, weil es wirklich erheblich früher war, als sowas auf dem Computer möglich war. Stimmt, so Optical Discs, das gab es auch. Genau. Ein Freund von mir, der hat die Sportart Jugger irgendwie mit gegründet. Mhm. Und das gab auch einen Film Jugger und den hatte er auf Optical Disc. Er war nicht in der Lage, den bisher einmal von dieser Optical Disc gesehen zu haben, weil es kein Abspielgerät gab. Genau. Genau, es gab auch noch unterschiedliche Standards natürlich. Das heißt, selbst wenn man ein Laserdisplay hatte, war das nicht automatisch gewährleistet, dass man die auch abspielen konnte. Ja, siehst du denn eigentlich dann auch so eine Interaktion zwischen Spielen und Performance, vielleicht auch in die andere Richtung, dass in irgendwelchen Performances auf einmal Videospiele auftauchten oder in so Sachen? Ach, das ist ganz interessant. Dazu habe ich mir eine Notiz gemacht, die hätte ich jetzt auf jeden Fall vergessen von alleine. Ich habe tatsächlich selber mal an so einer Performance teilgenommen. Und zwar nannte sich das Spiel einer Ausstellung. Und das waren vier Free-Jazz-Musiker und ich als Spieler. Und dann wurde mein Spiel von verschiedenen Spielen, Pac-Man, Doom und ich weiß nicht mehr, was die anderen waren, wurde auf eine Leinwand geworfen und dann improvisiert von diesen Musikern begleitet. Und da gab es dann so Signale, die wir uns gegenseitig gegeben haben, die dann entweder gezeigt haben, dass die Musik sich ändern muss oder eben gezeigt haben, dass ich meinen Spielstil irgendwie verändern muss. Mhm. Cool. Genau, das war ganz, ganz aufregend. Ja, dann würde ich mal zu der nächsten Frage kommen. Ich habe das so mal als steile These in den Raum geworfen, ob nicht jedes zumindest Multiplayer-Spiel auch eine eigene Performance schon ist. Ja, ich habe da auch länger drüber nachgedacht und wollte zuerst eigentlich ganz klipp und klar sagen, nee, sehe ich nicht so. Und dann habe ich aber noch eine andere Antwort gefunden, die quasi in die genau andere Richtung geht. Also die eine Antwort wäre, dass ich denke, bloß weil mehrere Leute zusammen was machen, macht es das nicht automatisch zur Performance, würde ich sagen. Und also wenn das, was sie zusammen machen, zum Beispiel ist, nebeneinander stehen und Monster erschießen, dann empfinde ich das nicht als Performance, sondern es ist Arbeit, also bestenfalls. Und es verändert sich auch nicht, wenn dahinter noch andere Spieler stehen und auf ihren Zug warten oder sowas, dann ist es auch nicht, also das sind dann zwar Zuschauer, aber die sind nicht da, weil sie eine Performance sehen wollen, sondern weil sie warten. Und umgekehrt könnte man aber natürlich sagen, dass ein Spiel an sich ja grundsätzlich eine Performance ist, weil ein Spiel nie zweimal gleich abläuft. Also man könnte das Spielgerüst als Drehbuch sehen, dem man irgendwie als Spieler folgt. Und dann ist es so wie im Theater, dass eben jede Aufführung ein bisschen anders ist. Und das ist ja einer der bekannten größten Reize am Theater. Und das wäre natürlich, das würde natürlich für eigentlich für jedes Spiel gelten. Also insofern würde ich dann trotzdem sagen, dann hat es mit Multiplayer nichts zu tun. Ja, also grundsätzlich dann schon. Ja, ja, vielleicht, wie mir das so in Sinn kam, war, als ich so über Live-Rollenspieler nachgedacht habe. Mhm. Und das ist ja, zumindest gibt es halt so diese Adventure-Geschichten, die so ein bisschen ähnlich sind, wo man eventuell auch in Gruppen sogar unterwegs ist. Mhm. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass viele Leute wirklich auch einen signifikanten Teil ihrer Freizeit darauf verbringen, sich performative Fähigkeiten anzueignen. Ja, es gibt diese massively multiplayer Online-Spiele, wo dann eben wirklich Hunderte oder Tausende von Leuten gleichzeitig durch die gleiche Welt laufen können. Und da ist es oft so, wie du sagst, ja, dass die Leute sich als Performer sehen und versuchen, möglichst viele ungewöhnliche Dinge bei sich zu haben, die man von außen sehen kann, um sich eben abzuheben oder eben eine bestimmte Charakterzüge auf eine ungewöhnliche Art und Weise auszuspielen. Ist eine interessante Frage. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass es nicht unbedingt was mit dem Spiel zu tun hat, sondern eher mit der Multiplayer-Situation oder der Multi-Personen-Situation. Es gab ja mal dieses Second Life vor ein paar Jahren und das würde ich tatsächlich als den Vorläufer von dieser Darstellungsart sehen. Ja, tatsächlich, Second Life hat sehr, sehr viel Kunstinteraktionen ja gehabt. Mhm. Genau, ja, stimmt. Da hab ich ja auch einiges für gebaut in der Welt. Unter anderem halt um die Bewerbung der Kunsthalle, die dann so, also die temporäre Kunsthalle in Berlin, die dann auf dem Gelände, wo der Palast abgerissen wurde, da war ja dann irgendwie ganz lange Brache. Da entstand die dann ja. Und die haben wir tatsächlich in Second Life gebaut und hatten dann auch die erste Ausstellung in, was so Videokunst war. Mhm. Und als die dann tatsächlich gebaut wurde, die Halle, gab es diese Ausstellung dann auch in real, aber erst später. Also das, alles ist interessant. Das war super cool. Ja, das ist dann wirklich so eine Schnittstelle zwischen also eine neue Darstellungsart von Kunst eigentlich. Genau, und ich glaube, da war auch wirklich viel, viel los. Und ich fand auch, die Ästhetik war ja relativ schön, weil es schon noch so dieses einfache Strukturen, Lobpolygonen und dann halt mit Bildern rauf, das ist ja vermutlich jetzt so ein bisschen, wie heißt es denn jetzt, nicht Warcraft, sondern es gibt da auch noch so ein Bilderspiel mit W. Okay. Naja. Weiß ich gerade nicht. Gibt wahrscheinlich inzwischen ja wahnsinnig viel, aber jedenfalls, da gab es dann auch Musiker, die da einfach auf irgendeiner Insel einfach gespielt haben oder genau, mir ist gerade eingefallen, es gab so eine ganz kurze Zeit, also weniger als ein Jahr, wo es total überhyped war, dieses Spiel. Und da wollten alle unbedingt auf den Zug aufspringen und da gab es unter anderem Madonna-Konzert in Second Life. Mhm. Also wo dann auch wirklich eine begrenzte Anzahl von Leuten in den Raum gelassen wurde und da hat man dann ich weiß nicht genau, ob man das auf einer Leinwand dann gesehen hat oder ich glaube tatsächlich, dass es dann so Avatare gab, dass dann Figuren sozusagen das Konzert gespielt haben und eine von denen sah dann aus wie Madonna. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das ansonsten die Begrenzung der Menschen, das ist, glaube ich, technisch bedingt. Du konntest auf ein so ein Inselstück nicht unendlich viele Leute raufbauen. Ja. Wir hatten da für einen Kunden sollten wir eine Konferenz machen und hatten eben auch dieses Limit, das Problem. Und deswegen haben wir dieses Gebäude genau auf die Kreuzung von vier Teilen gemacht, sodass wir die Menge der Leute vervierfacht hatten. Und das war dann halt auch die maximal größte Halle, die einfach möglich war. Stimmt, das war ja so eine Einschränkung da, dass man, dass auch die Anzahl der Polygone irgendwie von der Fläche abhängig war, die man gemietet hat. Ja. Naja, das war schon ganz interessant. Ich habe immer mal wieder gedacht, wenn es damals diese VR-Technik schon gegeben hätte, die es heute gibt, ob das dann noch krasser gehypt worden wäre oder ob, wie du jetzt gerade selber gesagt hast, ob das vielleicht genau der Reiz war, dass es halt noch nicht so perfekt war und dass es einfach ein bisschen, dass es computermäßiger aussah und Leute eher in so eine Cyberpunk-Stimmung versetze, als wenn es alles perfekt realistisch wäre. Ja, also kann man halt immer schlecht sagen. Ich meine, auch für damals fand ich das schon krass. Du kannst dich mit deiner Figur drehen und die Welt dreht sich mit und konntest da ja gut fliegen und sowas. Hattest also da wirklich Zugriff auf viel mehr an auch das zu erfahren, die Welt, als was du normal machen könntest. Das fand ich schon. Es war schon beeindruckend, ja. Ja, ich sehe, dass die Stunde jetzt schon irgendwie rum ist. Ja, ich habe es auch gerade zu meiner Überraschung festgestellt. Ja, das geht irgendwie ganz schnell. Ich finde doch tatsächlich ein sehr spannendes Thema. Ich muss da, glaube ich, noch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Ja, es freut mich auf jeden Fall. Finde ich ja auch. Und dann kommen wir jetzt vielleicht einfach schnell schon direkt zu unserem Ausblick. Ich habe momentan nicht wirklich was geplant. Ich bin gerade in so einer frühen Umbruchphase, wo ich ein paar Sachen verändere und gerade alles ein bisschen langsamer geht. Aber eine Sache, die ich geplant habe, ist ein Interview, mein erstes Interview. Und zwar, wenn das was wird, dann mit einer Person, die noch nie interviewt wurde und die über die es sehr wenig bisher gibt. Also das wäre was, womit ich vielleicht ein bisschen auftrumpfen kann. Das ist auf jeden Fall, wenn es stattfinden wird, wird es auf jeden Fall im April sein. Mhm. Wo wird man das sehen können oder dann? Das kann man wie alle meine Sachen unter, also ist meine Homepage die beste Anlaufstelle. Das ist, also Wintrospektiv heiße ich, wie Introspektiv mit V vorne. Kann man dann hoffentlich in der Beschreibung von dem Programm auch nochmal lesen. Und da ist es dann eben dementsprechend www.windrospektiv.de. Aber eben den Namen Windrospektiv gibt es auch bei Reddit und Instagram und demnächst noch bei vielen anderen Foren. Mhm. Na, dann sind wir da schon mal gespannt, was da kommen mag. Was ich noch empfehlen will, ist, ich habe mir ein Ticket gekauft von der Schaubude. Da gibt es ein Programmpunkt, wir müssen reden. Und das ist eine Performance am Telefon. Da kann man also sich ein Ticket klicken und dann wird man angerufen zu einer festgelegten Uhrzeit. Das ist am 8.4. und 9.4. zwischen 11 und 12 Uhr abends. Und dann wird geredet über Statuen der Mächtigen in deiner Stadt. Und sie schickt mir dann auch noch Material vorher zu, irgendwie so ein kleines Blättchen oder sowas. Ich bin total gespannt. Das Anna klingt sehr, sehr lustig. Karpok. Ja. Und auch da finde ich, wenn man jetzt so eine Zweier-Situation hat, und auch das ist natürlich ganz klar Kunst und Performance. Mhm. Obwohl wir dann eigentlich nur telefonieren. Ja, aber unter Vorgaben, die natürlich automatisch künstlerisch sind. Ja. Absolut. Ja, und dann gibt's noch im Radialsysteme vom 1. bis 10. April das Forecast Festival. Das sind so Audio Geschichten, die eben im Livestream natürlich auch sehr gut funktionieren. Mit so einem internationalen Mentorenprogramm werden da Sachen vorgestellt. Finde ich, klingt ganz spannend. Könnt ihr dann mal nachschauen. Und 30 Jahre Augenblick mal, junges Publikumsfestival gibt es auch noch. Das findet dann auch online statt. So, die Zeit ist um. Vielen, vielen Dank, Miron. Ja, sehr gerne. Danke fürs Einladen. Und wir klicken dann alle auf Windrospektiv und schauen mal, was da so für kurze oder längere Filmchen uns erwarten. Das würde mich sehr freuen. Ja. Okay, dann sagen wir jetzt einfach Tschüss und habt einen guten April.